Kobold und Nickel im Spiegelwald bei Grünhain. Als die Bergleut immer stärker in den Spiegelwald durchspülten, drangen sie auch tiefer in das unterirdische Reich der beiden Geister Kobold und Nickel ein. Da überlegten die beiden, wie sie dem Treiben der Menschen Einhalt gebieten könnten. »Ich verwandle mein Silber in Kobold«, sagte der eine. »Und ich verwandle mein Silber in Nickel«, sagte der andere. Auch dachten die beiden noch darüber nach, welchen Schaden sie an den Fahrten, den Wasserkünsten anrichten und wie sie es den Menschen selbst vernichten könnten. Was die beiden sich vorgenommen hatten, geschah auch. Die Ausbeute an Silber ließ nach, stattdessen fand man Kobalt und Nickel, womit man zur damaligen Zeit noch nichts anzufangen wusste. Hinzu kam Unfall um Unfall. Als drei Alchemisten aus dem Morgenlande ins Kloster zu Grünhain eintrafen, schöpfte man neue Hoffnung. Und da erzählte sich nämlich von ihnen, dass sie einen Stein der Weisen herstellen könnten, an der Kobalt und Nickel wieder in Silber verwandelte. Wenn nun auch die Bemühungen der Alchemisten erfolglos waren, war doch der Glaube an die Verwandlung geweckt worden und die Bergleut trieben daraufhin wieder mit Zuversicht Bergbau im Spiegelwald. Und Kobold und Nickel mussten mit der Zeit einsehen, dass sie sich in den Menschen verrechnet hatten. Beide fühlten ihre Kräfte schwinden und wanderten aus. Nur ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere Kraft die Natur beeinträchtigt.